sein. O Torheit, dieses macht ihr Pein, im Fall sie wird verachtet. Welt, schäme dich, Gott hat dich ja so sehr geliebet, dass er sein eingeborenes Kind für deine Sünd zur größten Schmach um deine Ehre gibet. Und du willst nicht um Jesu Willen leiden. Die Traurigkeit der Welt ist niemals größer, als wenn man ihr mit ist, nach ihren Ehren trachtet. Es ist ja besser, ich trage Christi Schmach, solang es ihm gefällt. Es ist ja nur ein Leiden dieser Zeit. Ich weiß gewiss, dass mich die Ewigkeit dafür mit Preis und Ehre krönet. Ob mich die Welt verspottet und verhöhnet, ob sie mich gleich verächtlich hält. Wenn ich mein Jesus ehrt, was für